Dies hier sind nichts als Figuren des Zufalls, bestimmte Arten von Spuren, Fluchtlinien des Lebens. Louis-René de Forest, Ostinato. Radio nach Jazz. 1968 in Jazz, vor 50 Jahren. Wendepunkte und Neubeginn. Bis 6 Uhr hier im Deutschlandfunk mit Karl Lippegaus. Musiker George Lewis schreibt in seinem Buch über das AACM-Kollektiv aus Chicago: Kein Klang wurde in den 60er Jahren als fremd betrachtet in den Erforschungen improvisierender Musiker, mit der möglichen Ausnahme von elektronisch synthetisierten und modifiziertem Sound, was auf weit verbreiteten Widerstand traf, trotz der frühen Experimente von Eddie Harris. Musiker schätzten Eddie Harris höher ein als die schreibende Zunft. Sein langjähriger Produzent Joel Dorn hielt ihn in den 90er Jahren für den unterbewertetsten Musiker im Jazz. Das finde ich auch. Eddie Harris am 4. September 1968 im Studio für sein Album Silver Cycles. Gestern habe ich mir dann mit großem Interesse endlich mal den Frank Zappa-Film Eat That Question von Thorsten Schütte angeschaut. Besonders gefallen hat mir Frank Zappas Motto für seine Ästhetik: Anything, anytime, any place, for no reason at all. Frank Zappa brachte 1968 mit 13 Monaten Verspätung sein Album Lumpy Gravy heraus, das er einmal als seine Lieblingsplatte bezeichnete. Und immer noch kommen Archivfunde aus dem Keller der Zappa-Familie zum Vorschein, wie zum Beispiel das Dreifachalbum Lumpy Money, das ich sehr empfehlen kann. Und daraus stammte dieses Stück, das Thema aus Lumpy Gravy. 1968, unser Thema heute in der Radionacht hier im Deutschlandfunk, war für viele experimentierfreudige Musiker ein gutes Jahr. Ein sehr gutes Jahr war es für Miles Davis und für den Mann, der leider nur 27 Jahre alt wurde und nie mit Miles gearbeitet hat. Up but not quite touching a promised land. I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, oh Lord, please give us a helping hand. Souls, the city's burning, and on across the water, babe, I see her weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, laughing, they sing. Those people so uptight, they sure know how to make a mess. Yeah. James Marshall Hendrix mit Stephen Stills am Bass, mit seinem regulären Bassisten Noel Redding hatte sich Jimi Hendrix im März 68 überworfen. Und am Schlagzeug war hier statt mit Mitchell Buddy Miles, Somewhere, zu finden auf dem Album People, Hell and Angels. Der Saxophonist Steve Lacy sagte einmal, Hendrix war eines meiner Idole. Für mich war er einer der Götter und das ist die einzig passende Bezeichnung. Denn er spielte wie niemand sonst. Hendrix war jenseits aller Kategorien und das ist das, was ich mag. Sachen, die irdische Kategorien übersteigen. Mag alles Übrige zum Teufel gehen. Das Interessanteste in der Musik ist die Magie. Da sind wir alle drauf aus. Die pure Magie. Steve Lacy. Wenn ich mal sterbe, möchte ich, dass man meine Musik spielt, ausflippt und ausrastet und alles tut, wonach einem gerade der Sinn steht, hat Hendrix einmal gesagt. Das war Windows von und mit Chick Corea, Miroslav Vitus am Bass und Roy Haynes Drums aus dem Album Now He Sings, Now He Sobs vom März 1968. Am 4. Dezember 2018 wird er schon 25 Jahre tot sein. Und ich frage mich oft, was er wohl über den Herrn denken würde, der zurzeit das Weiße Haus auf den Kopf stellt. Frank Zappa. Er ist 1993 gestorben, im Alter von nur 52 Jahren. Nicht der Jazz missfiel ihm, sondern Zappa war das Jazz-Establishment zuwider, schreibt Geoff Wills in einem interessanten Buch über die Beziehung von Frank Zappa zum Jazz. Staaten, so wie er jedes andere Establishment hasste, das der Erziehung, Religion, Politik, klassischer Musik oder eine andere Orthodoxie der amerikanischen Gesellschaft. In diesem Sinne war Zappa ein klassischer Außenseiter. Auf all diesen Gebieten konnte er sein Missfallen äußern. Zitat: Ich habe keine Freunde, ich mag keine Lehrer, ich mag keine Schule. Politiker sind schlechte Menschen. Musiker sind tendenziell träge, dann werden sie krank und schwänzen die Proben. Klassische Musiker machen dauernd Fehler und die muss man dann alle rausschneiden. God, it's God, I say God. Thank you. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads and say I've changed. Something's lost but something's gained from living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose and still. It's love's illusions I recall. I really don't know life at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel. As every fairy tale comes real, I've got to love that way. But now it's just another show. You're even laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've got to life from both sides now. From give and take and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. John Heisman am Schlagzeug, Danny Thompson am Kontrabass und Davy Graham Gitarre und Gesang, der hier einen Song von Joni Mitchell sofort aufgegriffen hatte, den Joni 1967 verfasst hatte. Both Sides Now, ein Welterfolg wurde das in ihrer Version. Davy Graham, eine der Schlüsselfiguren des britischen Folk-Revivals der 60er Jahre. Egal, wo man hinhört, die Musik des Jahres 1968, ob im Soul, Rhythm and Blues, im Rock oder im Jazz, hatte etwas Besonderes, das in den 70er Jahren verloren ging. Davy wurde gepriesen für sein Kultstück Angie und die Idee dafür entstand in Nordafrika, wohin es Davy Graham, Bert Jansch, Robin Williamson und andere britische Folkies in jenen Jahren zog. Er war ein moderner Odysseus, könnte man vielleicht sagen. Ein Odysseus ohne Frustration. Ein Reisender auch in der Musik, an Jazz von Charles Mingus genauso brennend interessiert wie an arabischer, persischer oder indischer Musik, an schottischen Balladen und vielem mehr. 1940 in England geboren, der Vater war Schotte, Amateur, Folksänger und die Mutter kam aus Georgetown in British Guyana. Auf seinen vielen Reisen hatte Davy Graham in Paris für Elizabeth Taylor musiziert. Er war an die Côte d'Azur gereist, weiter nach Malaga, um schließlich in Tanger zu stranden. Er studierte den Koran und las fleißig alles von Henry Miller. Als ich zum ersten Mal nach New York kam, besaß ich nichts. Ich war ein Hippie. Ich fuhr einen Volkswagen. Das bisschen Geld war gleich weg. Das alles ist Teil der ganzen Erfahrung gewesen. Und ich spielte leidenschaftlich gerne Gitarre. Dann hörte ich Jazz. Es war das Absolute. Und ich fragte mich, was aber ist es? Wie kann man aus dem Stand Musik machen, so spontan sie erfinden, während man spielt? Ich interessierte mich sehr für einen Gitarristen namens Tal Farlow. Und als ich mir meine erste Wes Montgomery LP kaufte, spürte ich den Unterschied zu anderer Musik noch deutlicher, sagte Larry Coryell hier im Duo mit Bobby Moses aus dem Album Lady Coryell. Wir hörten das Stück The Dream Thing. Thank you. baby, what in the world I'm gonna do? Well, I'm rolling and I'm tumbling and I'm crying all night long. You know it's bad when you lay down laughing and wake up crying. It's bad when you lay down laughing and wake up crying. Stimme von Marvin Gaye aus dem 1968 endlich fertiggestellten Album MPG, davor Howlin' Wolf mit Rollin' and Tumblin'. Man muss es Martin Scorsese zugutehalten, dass er am Anfang seines letzten Films The Wolf of Wall Street direkt die Stimme von Howlin' Wolf mal ertönen lässt, und zwar sein berühmtes Smokestack Lightning. Außerdem hörten wir The Paul Butterfield Blues Band von 1968 mit dem Saxophonisten David Sanborn, und am Schlagzeug war in dieser Zeit Philip Wilson vom Art Ensemble of Chicago. Sie hören die Radionacht Jazz im Deutschlandfunk. Jetzt komme ich zu Rahsaan Roland Kirk. Eines Abends stand im Keystone Corner in San Francisco jemand auf und rief: "Hey Roland, play the blues." Rahsaan stoppte die Band. Er sagte: "Was meinst du damit? Spiel den Blues. Ich bin der Blues. Ich bin der Blues in deiner Tasse Kaffee. Ich bin der Blues in deinem Ketchup. Ich bin der Blues in deinen Fritten. Der Blues auf deinem Klo, in deinen Socken. Und wenn du mir nicht glaubst, können wir uns hinter der Bar mal treffen, du mit deinem großen Maul. Und dann probieren wir mal, wie dir der Blues schmeckt." Der Zuschauer stand auf, packte seine Sachen und verließ den Club. Das hat die Anwesenden wirklich schockiert. Und Rahsaan Roland Kirk verlor vielleicht an diesem Abend ein paar Fans. A Love for Rory aus dem Album The Inflated Tear, aufgenommen im November 1967 und 68 dann veröffentlicht. Ja, Daddy. Ja, heute verkündete der britische Außenminister Boris Johnson, er würde sehr gerne eine Brücke über den Ärmelkanal bauen lassen. Wie konnte er bloß diese tote Katze auf den Tisch werfen? Zwischen 14 und 19 Uhr waren sonntags die Pubs in London geschlossen. So trafen sich die fünf Musiker der neuen Band Pentangle in einer Wimpy Bar in der Nähe des Horseshoe Hotels, um Tee zu trinken. Um 6:45 ging es dann rüber in das kleine Theater, in das sie jeden Sonntag Gäste einluden, die mit ihnen musizierten. Eintritt 5 Schilling für Mitglieder und 7-6-Bands für die anderen. Um 19:30 begann das Konzert, um 10:30 war Feierabend. Dann musste man sehen, wie man wieder nach Hause kam. Das habe ich auch ein paar Mal durchgestanden, wenn ich in London war. John Renburn zündete sich vor dem Konzert eine Zigarette an und rauchte sie das ganze Stück hindurch bis zum Ende, ohne sie einmal aus dem Mund zu nehmen. Beständig erweiterte Pentangle ihre musikalischen Horizonte und öffnete sich für neue Elemente. Sie gingen dann auch auf Tour durch Dänemark. Das wurde ein Desaster. Das Publikum erwartete eine Rockband. Und als sie auf die britische Insel zurückkehrten, ernteten sie Rufe wie Sell Out, Ausverkauf, weil sie Kontrabass und Schlagzeug in der Band hatten. Na sowas. Thank you. arbeitete, redete sie tagelang mit niemandem. Nachts konnte sie nicht schlafen. Voll bepackt mit ihren Notizbüchern kam Laura ins Studio in New York. Dem Arrangeur teilte sie oft in Farben mit, was sie haben wollte. Ein blauer Klang konnte aus einer Trompete kommen, ein brauner aus einer Bratsche. That will do, flüsterte sie. Während der Aufnahmen zu ihrem ersten Album vom Februar 68, Eli and the 13th Confession, litt sie oft unter Depressionen, die sie mit Pillen bekämpfte. Dann aber verkündete sie, I stopped being a loser and became a winner. Mit dem Saxophonisten Zoot Sims sang sie im Duett, keiner kennt den Blues so gut wie die einsamen Frauen. No one hurries home to lonely women. No one hurries home to lonely women. And no one knows it better than lonely women. And no one knows the blues. Like lonely women do. No one knows the blues like lonely women. Yeah. Blues, blues that make the walls rush in. Walls that tell you where you've been, and you've been to the hollow, lonely women, yeah. Let me die early morning, whoa, whoa, whoa, bitter tears, whoa, whoa, whoa, bitter tears. Up tight, down poor, don't got no children to the grandma. Call you, babe.